F. Arbeit und Beruf. F. Übung 25. Bei der Arbeit. Wer sagt was? Bitte hören Sie und ordnen Sie die Sätze im Buch. Heute fahren viele Autos. Das Buch kostet 8,95 Euro. Möchten Sie die Haare kurz? Sie müssen viel schlafen. Was möchten Sie trinken? Haben Sie die Übung gemacht? Haben Sie frisches Brot? Hören Sie jetzt die Lösung. 1a. Der Taxifahrer sagt: Heute fahren viele Autos. 2f. Die Lehrerin sagt: Haben Sie die Übung gemacht? 3e. Die Kellnerin sagt: Was möchten Sie trinken? 4c. Der Friseur sagt: Möchten Sie die Haare kurz? 5b. Die Verkäuferin sagt: Das Buch kostet 8,95 Euro. 6g. Der Kunde sagt: Haben Sie frisches Brot? 7d. Die Ärztin sagt: Sie müssen viel schlafen.